Wir wenden uns nun der Reichenauer Fälschungsgruppe angeblich des 11. Jahrhunderts zu. Es kommen besonders in Betracht eine gefälschte Urkunde Karls III., Brandi Nummer 27, und eine Fälschung auf den Namen Arnulfs, Brandi Nummer 37. Nach Brandi stammen die Falsifikate nicht von derselben Hand. Sehr auffällig ist nun, dass diesen beiden Fälschern das gleiche Missgeschick begegnete wie ihrem Kollegen Popozzi im 10. Jahrhundert. Genauso wie dieser bekunden auch sie neben großer Geschicklichkeit im Nachzeichnen einer echten Vorlage eine gleichzeitige krasse Ungeschicktheit, sodass auch ihre Machwerke auf den ersten Blick die Fälschung erkennen lassen. Recht auffallend ist das bei Nummer 27, die Nebeneinanderstellung der Schrift unserer Fälschung mit der von Kaiserurkunde 7.18 auf Tafel 4 lässt erkennen, wie sich der Reichenauer Fälscher bestrebte, ein Original möglichst nachzuahmen. Im Chrismon hat der Abschreiber den Zusammenhang der Linien nicht mehr ganz verstanden, er zieht unrichtige Verbindungen. Immer wieder setzt er von Neuem an und erreicht doch nicht das Richtige. Ebenso wie das Chrismon ist das Abkürzungszeichen missverstanden. Während er den Charakter der einfacheren Buchstaben im Allgemeinen erreicht, verrät er sich wieder bei der Nachahmung der Oberlängen des F, des Lang S und des Lang ST. Der Schreiber der Vorlage hat nämlich die Eigentümlichkeit, diese Buchstaben in der Mitte zu gabeln, das heißt beim Aufwärtsziehen schon vor der Linie abzuzweigen. Der Fälscher begriff diesen Duktus nicht und glaubte dasselbe zu erzielen, wenn er den oberen Schaftstiel mit seinem manierierten Schnörkeln beliebig in den Grundstrich einfügte. Im Gesamteindruck ist die erstrebte Schrift durch die beobachtete Peinlichkeit allerdings erreicht. Brandi, Seite 51. Das Ganze klingt ziemlich harmlos. Ein Fälscher missversteht grafische Elemente seiner Vorlage und hilft sich ebenso gut er kann. Eine alltägliche Erscheinung, möchte man sagen. Ein genauer Blick auf die fotografische Reproduktion der Fälschung und ihrer Vorlage enthüllt jedoch einen anderen Sachverhalt. Siehe Brandi, Tafel 4. Der Fälscher, der bei der Nachahmung der sogenannten verlängerten Schrift verrät, dass er wohl imstande ist, auch schwierige Buchstabenformen mit bemerkenswerter Genauigkeit nachzuziehen, hat gar nicht den Versuch gemacht, das Chrismon, das Kürzungszeichen, die gegabelten Oberlängen des F, des Lang S und des Lang ST seiner Vorlage nachzuahmen. Er hat stattdessen beliebige Schnörkel, aber diese wieder im Verlaufe der Fälschung ganz konsequent hingemalt. Er hat an diesen Stellen nicht den Zusammenhang der Linien missverstanden, denn jedes Kind, das einigermaßen mit der Feder umzugehen gelernt hat, bringt Besseres zuwege und das ohne übermäßige Anstrengung. Der Fälscher hat vielmehr irgendeine Ähnlichkeit gar nicht zu erreichen versucht. Bei seinem Nachahmungstalent wäre ihm das ein leichtes Spiel gewesen. Er hat konsequent und mit voller Absicht bestimmte Elemente seiner Vorlage ignoriert, um dafür andere Formen hinzusetzen. Diese souveräne Behandlung des echten Vorbildes teilt er mit Popozzi. Und wie dieser kann auch der Reichenauer Schreiber angeblich aus dem 11. Jahrhundert unmöglich ein Fälscher sein, der mit seinen Machwerken praktische Ziele verfolgte. Ein geistiger Zwillingsbruder des Popozzi und des Fälschers aus dem 11. Jahrhundert tritt uns nun auch in dem rührigen Urkundenfalschmünzer entgegen, welcher als Urheber der bekannten regionalen Reichenauer Fälschungsaktion angeblich aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts angesprochen werden muss. Es ist wieder das grafische Bild der Falsifikate, das uns beschäftigen soll, und zwar wollen wir die Aufmerksamkeit vorzugsweise den zwei Reichenauer Fälschungen M1567 und 1766, der Lindauer M961 und der Kemptener Fälschungen M157 und 158 zuwenden. Auch dieser Fälscher, angeblich des 12. Jahrhunderts, hat seine Machwerke nach der schriftlichen Seite hin so kümmerlich zusammengestoppelt, dass überall seine natürliche Schrift des 12. Jahrhunderts nicht nur durchschimmert, sondern sich geradezu aufdrängt. Ja, unser Fälscher treibt es noch toller als seine beiden Vorgänger und hat es in einigen Fällen zusehends als seine Aufgabe betrachtet, eine echte Vorlage überhaupt und grundsätzlich zu missachten und dafür reine Fantasieprodukte zu liefern. Der Fälscher will beispielsweise für Kempten zwei Diplome auf den Namen Karls des Großen schmieden. Und wie geht er zu Werke? Er nimmt eine echte Urkunde Karls des Dritten, die er bis auf das ursprüngliche Rekognitionszeichen ausradiert, hält sich dann an alle möglichen oder richtiger unmöglichen Schriftvorlagen, nur nicht an eine echte Urkunde Karls des Großen und wirft Buchstabenformen aus den verschiedensten Jahrhunderten bunt durcheinander. So kommt er auf den wunderlichen Einfall, in den Urkunden auf Karls des Großen, die erst seit etwa dem Ende des 10. Jahrhunderts in der Kaiserurkunde übliche Verschnörkelung des T-Schaftes in der verlängerten Schrift oder die Zickzack-Schnörkel der Oberschäfte, welche in dieser Form der diplomatischen Minuskel von 1050 bis 1150 eignen, anzubringen. Damit noch nicht genug, ziert er seine Fabrikate auch mit grafischen Eigentümlichkeiten der Papsturkunde dieser Zeit. Siehe Lechner, Seite 42 und 43.